Steigt nun zum Zenit, so dass der letzte Schatten vor ihr flieht. Vor ihr flieht. Vor ihr flieht. Geh auf, mein Licht, dass du die Schatten endlich brichst. Steh stolz im Himmelsrot. Am Himmel sind die Zeit auch stets verrinnt, nimmt die Zeit doch ihren Lauf und die Sonne steigt wieder auf.